chapter 13. Blätter din euren Bibeln zu Matthäus 13. I would like to continue our series on finances. Ich würde gerne weiter fortfahren mit unserer Serie über die Finanzen and stewardship. Und über Verwaltung. As you turn to Matthew chapter 13, wenn ihr jetzt zu Matthäus 13 blättert, I would like to bring out something from Luke chapter 3. Möchte ich gerne aus Lukas 3 etwas hervorbringen. When John the Baptist was preaching, als Johannes der Täufer predigte, well, he was really preaching. Und er predigte wirklich. And the crowds were coming to be baptized. Und die Menge kam zu ihm, sie wurde getauft. And instead of saying, "Oh, thank you for coming," und anstatt dass er sagte, danke, dass ihr gekommen seid, he said, "You brood of vipers," sagte er, ihr Vipernbrut. You brood of vipers! Ihr Vipernbrut, ihr Schlangenbrut. People coming to be baptized. Da, stellt euch vor, da kommen die Leute, um sie eben um getauft zu werden. And he says, brood of vipers! Und er sagt, ihr Schlangenbrut. He says, bring forth the fruit of repentance. Er hat gesagt, bringt hervor die Frucht der Umkehr. And they were like, and then they said, what should we do? Und dann sagten sie, nun, was sollen wir denn tun? His response und seine Antwort was share what you have with those who don't have. War folgende: Teilt das, was ihr habt, mit anderen, die das nicht haben. Our spirituality cannot be separated from what we own. Unsere Geistlichkeit kann nicht getrennt werden von dem, was wir besitzen. You cannot serve two masters. Man kann nicht zwei Herren dienen. Either we are a steward, entweder sind wir Verwalter under God, unter Gottes of Herrschaft, everything we have, in Bezug auf alles, was wir haben, or we serve what we have. Oder wir dienen dem, was wir besitzen. Then the tax collectors came. Dann kamen die Zöllner. What should we do? Was sollen wir machen? Be honest about what you collect. Seid ehrlich mit dem, was ihr einhebt. He didn't say, go home and love your wife. Er hat nicht gesagt, geht nach Hause und liebt eure Ehefrau. He said, be honest about what you collect and don't collect any more than that's due. Er hat gesagt, seid ehrlich in Bezug auf das, was ihr einhebt und verlangt nicht mehr, als ihm zusteht. Then the soldiers came forth. Dann kamen die Soldaten. What should we do? Was sollen wir machen? Don't steal money from the people. Stehlt den Leuten nicht das Geld. And be happy with your wage. Und seid zufrieden mit eurem Lohn. Four times he mentions our finances. Viermal wird hier von den Finanzen gesprochen. In relationship to bringing forth fruit of repentance. In Verbindung mit dem, dass Frucht hervorgebracht wird in der Umkehr. Now this is the most difficult theme for a preacher to preach on. Nun, das ist das schwierigste Thema, das ein Prediger nur ergreifen kann. You know, from the preacher's point of view, you look at the culture. So aus der Sicht des Predigers blickst du auf die Kultur. You look at the new people, du siehst dir ja die neuen Leute the older people, an, die schon länger da sind. And you think, how am I gonna say this? Und du denkst dir, wie soll ich das nun sagen? Without sounding strange. Ohne dass das seltsam klingt. So my question is today, also meine Frage lautet folgendermaßen. Would you like me to say something that is pleasant to hear? Wollt ihr, dass ich etwas sage, das euch wohlgefällig ist? I mean in the natural. Also im natürlichen Sinne. Or do you want me just to say what the Bible says? Oder wollt ihr einfach, dass ich sage, was in der Bibel drinnen steht? How many people want me to say what the Bible says? Wie viele wollen, dass ich das sage, was in der Bibel steht? How many people don't say what the Bible says? Wie viele wollen nicht, dass ich das? No, how many people would rather not have what the Bible says? Also wie viele würden gerne nicht haben, dass ich von der Bibel her spreche? Come on, you can be honest. Komm, okay. Könnt schon ehrlich sein. Okay, thank you for those hands. Danke für diese Hände da. This is not my message. Nein, aber das ist nicht meine Botschaft. But it's a wonderful message. Aber es ist eine wunderbare Botschaft. But you have to think with it. Aber ihr müsst das durchdenken. Because if you do it mechanically, it doesn't work. Weil wenn ihr das nur mechanisch verfolgt, dann funktioniert das nicht. It only works for the person who concentrates. Das funktioniert nur bei dem, der sich konzentriert. And thinks with God. Und mit Gott denkt. Now. The Lord said in Matthew chapter 6, don't turn there. Nun, der Herr spricht in Matthäus 6 folgendes aus. He said, store your treasures in heaven. Er sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Principle number one. Das erste Prinzip. The Lord is not against treasure. Der Herr ist nicht gegen Schätze. And number two, he's not against storing it up. Und er ist auch nicht dagegen, dass wir diese sammeln. He wants us to store it up. Er möchte, dass wir Schätze sammeln. But he wants us to be smart about it. Aber er möchte, dass wir darin klug vorgehen. How many people have ever read the little book called The Treasury Principle? Wie viele von euch haben denn dieses kleine Büchlein schon gelesen, das Prinzip des Schätzesammelns? Yeah. Pastor Mike gave it to me this week. Pastor Mike hat mir das diese Woche gegeben. And I think we'll buy 200 for the book table. Ich glaube, wir werden dann 200 Stück erwerben für diesen Büchertisch hinten. The Treasury Principle. Das Prinzip des Schätzesammelns. You can't take it with you. Du kannst es nicht mit dir mitnehmen. But you can send it ahead. Aber du kannst es vorausschicken. That's the treasury principle. Das ist das Prinzip beim Schätzesammeln. Now, in Matthew chapter 13, verse 44. Nun, Matthäus 13, im Vers 44. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz. Which a man found and hid again. Den ein Mensch fand und verbarg. And from joy over it he goes and sells all that he has and buys that field. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. So here's a traveler. Also da kommt einer, ein Wandersmann. Traveling a long way. Reisender, der lange reist. Maybe he's going to see his sister he hasn't seen in many years. Vielleicht besucht er seine Schwester, die er schon jahrelang nicht mehr gesehen hat. She got married and moved away. Sie hat geheiratet und ist weggezogen. And the road kind of turns. Und da kommt eine Weggabelung. And he's tired. Und er ist müde. And he thought, I'm gonna cut through the field. Und er denkt sich, nun, ich werde einen Abzweiger machen. Ich gehe durch dieses Feld hindurch. And then he's kind of tired. Und dann ist er noch müde. So he's just kind of standing there. Und da steht er nun. And then he notices this little bump. Und da sieht er so einen kleinen Hügel. So he sits on it. Also setzt er sich darauf. And he's tired. Der ist müde. Then he picks up his staff and he goes to leave. Und dann hebt er seinen Stock, um wieder weiterzugehen. And his staff kind of goes in the ground. Und der Stab, der geht ein bisschen in and den Boden he hears hinein. Bonk. Und er hört, wie da etwas anklopft, etwas. He goes, bonk, bonk. Und das macht dock, dock. He's like, what is this? Und denkt sich, nun, was ist da los? So he starts to dig. Also beginnt er da zu graben. And he sees this box. Und er sieht da eine Schachtel, it's eine a big Kiste, box. Eine große Kiste. So he's digging and digging and digging. Und er gräbt weiter und weiter. And he opens the knobs. Er öffnet nun die Schlüssel. And it opens. Und es öffnet sich die Kiste. And it's full of gold and diamonds. Und diese Kiste ist voller Gold und Diamanten. Obviously somebody had hid it here years and years ago. Offensichtlich wurde diese Kiste hier vor Jahren schon versteckt von jemand. So he closes it. Also er schließt er sie wieder. He looks around. Blickt sich um. And he thinks, oh my Lord. Er denkt sich, oh mein Gott. What shall I do with this? Was soll ich jetzt machen? I can't take it from this person. Ich kann das nicht von diesem Menschen nehmen. Because it's in their field. Weil das befindet sich ja auf deren Acker. And I even if I wanted to, somebody would steal it from me. Und selbst wenn ich das wollte, jemand würde es mir dann stehlen. It's just too big. Das ist einfach zu groß. The only thing I can do, das Einzige, was ich machen kann, is buy the field. Ich kann den ganzen Acker kaufen. But do I have enough money? Aber habe ich genug Geld dafür? I don't. Nein. But maybe if I sell everything I have. Aber vielleicht doch, wenn ich alles verkaufe, was ich habe. My horse. Ja, mein Pferd. My chariot. Ja, meinen Wagen. Well, he'd be driving the chariot if he had a chariot, but also wäre er mit dem Wagen geritten, wenn er das hätte. Ja, he's thinking my pigs. Aber er denkt vielleicht meine Schweine. And the cows. Und die Kühe. What else do I have? Was habe ich noch? My rocking chair. Nun, meinen Lehnstuhl, meinen Schaukelstuhl. My video player. Meinen Videoplayer. My TV. Mein Fernsehgerät. What else do I have? Was habe ich noch? The toaster. Den Toaster. If I put everything together, wenn ich alles zusammennehme, so he comes home. Also kommt er zu, and he nach Hause. Says, "Hun, unbelievable!" Und sagt, Liebling, unglaublich. You'll never believe I found a treasure. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe einen Schatz entdeckt. It's in a field. Es befindet sich dieser Schatz in einem Feld. All I have to do is buy the field. Alles, was ich machen muss, ist diesen Acker kaufen. With what? Womit? We've got to sell everything. Wir müssen alles verkaufen. I mean everything. Einfach alles. You mean everything? Was, du meinst alles? We got to sell the carpet. Wir müssen den Teppich verkaufen. But But Grandma gave that carpet to me. Aber der ist doch von der Oma, dieser Teppich. It doesn't matter. We gotta sell it. Ganz gleich, wir müssen das verkaufen. If you saw this treasure, wenn du diesen Schatz gesehen hättest, you wouldn't care. Dann wäre dir das gleich. No sentimentality. Keine Sentimentalität. We gotta sell everything that means anything to us. Wir müssen alles verkaufen, was uns nur auch irgendetwas bedeutet. To get this treasure. Damit wir diesen Schatz erlangen. This is the treasury principle. Und das ist das Prinzip des Schatzes. There is a treasure in heaven. Es gibt einen Schatz im Himmel. That is available. Der erwerbbar ist. If we could see it, wenn wir den sehen könnten, we would sell everything possible to attain it. Würden wir alles Mögliche nur verkaufen, damit wir diesen Schatz erlangen. Now that treasure is not the gift of eternal life. Und dieser Schatz besteht nicht in der Gabe des ewigen Lebens. That's already ours. Weil dieses gehört uns bereits. But when we get there, aber wenn wir dorthin kommen the werden, Lord said, put your treasures in heaven. Der Herr hat gesagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Don't store up treasure on the earth. Sammelt euch die Schätze nicht auf der Erde. Why? Warum? Is storing up treasure sinful? Ist es eine Sünde, sich Schätze zu sammeln? No. Nein. Then what's wrong with storing up treasures on earth? Nun, was ist denn dann falsch dabei, wenn wir Schätze auf der Erde sammeln? It's stupid. Es ist dumm. It doesn't last. Das bleibt nicht, das dauert That's nicht. What's wrong with it. Das ist falsch daran. It's stupid. Und das ist dumm. Because your life is so short. Weil euer Leben ist so kurz. Why would you store anything up on the earth? Warum sollte man auch nur irgendetwas hier auf Erde sammeln? To give it to the next generation? Damit wir es der nächsten Generation überlassen? So they can talk about how great you were? Damit die dann darüber reden können, wie großartig du warst? How many people here know their father's grandfather's first name? Wie viele von euch kennen noch den Vornamen des Opas eures Vaters? I don't. Ich nicht. Do you? Kennt ihr den Vornamen? What would he think if his great-great-grandchildren didn't even know his first name? Was würde der sich denken, wenn sein Ur-Ur-Urenkelkind gar nicht einmal mehr weiß, wie er mit dem Vornamen geheißen hat? Your children's grandchildren. Deine Enkelkinder, deiner Kinder. Won't even know your first name. Die werden nicht einmal mehr deinen Vornamen kennen. Wow, what a treasure. Was für ein Schatz. I stored up all this treasure on earth to give it to those grateful children. Ich habe all diese Schätze hier auf Erden jetzt gesammelt, um es diesen dankbaren Kindern zu überlassen. Here's a principle. Hier ein Prinzip. In Luke chapter 16, in Lukas 16, the steward squandered his master's possessions. Da hat der Verwalter die Besitztümer des Meisters verschleudert. We squander what God has given to us. Wir verschleudern das, was Gott uns gegeben hat. We waste it. Wir vergeuden es. We would be shocked. Wir wären schockiert. If God showed us how much we waste. Wenn Gott uns zeigte, wie viel wir vergeuden. I'll give you five areas that we waste in, at least. Ich will euch fünf Punkte nennen, wo wir vergeuden. We'll use the five languages of love as a little schematic. Wir können da die fünf Sprachen der Liebe ein wenig als Rahmen verwenden. Touch. Die Berührung. The language of touch. Die Sprache des Berührens. How often do we squander our affections? Wie oft vergeuden wir in unseren Zuneigungen? We do it in two ways. Auf zweierlei Weise. We either hoard it. Entweder wir horten das. That means we hide it secretly. Das heißt, wir verbergen das im Geheimen. Or we spend it on the wrong thing. Oder wir geben es hin für die falsche Sache. Which includes being generous to people who squander. Was auch bedeutet, dass wir großzügig sind anderen gegenüber, die ebenfalls vergeuden. A steward is not someone who just gives everything away. Ein Verwalter ist nicht jemand, der einfach nur weggibt. A steward is someone who is sensibly generous. Sondern ein Verwalter ist jemand, der sensibel ist in Bezug auf das Austeilen. A steward would never give a euro. Ein Verwalter würde niemals einen Euro weggeben. To someone who squanders it. Jemanden, der diesen verschwendet. Because when you do, you have just squandered it. Weil wenn du das machst, dann hast du ihn eben vergeudet. If I feel generous, wenn ich mich großzügig fühle, and I give 1,000 Euro, und ich gebe 1,000 Euro to someone who just wastes it, jemanden, der das einfach vergeudet, I just wasted it. Dann habe ich vergeudet. So we're talking about sensible generosity. Also wir sprechen von einer logischen Generosität. Practical generosity. Also eine praktische oder praktisch right? orientierte Generosität. A wise generosity. Weises Geben. 5 areas that we squander. So 5 Gebiete, auf denen wir verschwenden. Our affection. In Bezug auf unsere affection. Zuneigungen, danke. Right. We squander our affection. Also wir verschwenden unsere Zuneigung. We walk into a room and wir gehen da hinein in einen we don't Raum care about anybody. Und uns sind alle Leute gleich. We just holding it all in. Wir halten das alles für uns. Don't mind me, I'm just squandering my affections. Kümmere dich nicht um mich, ich vergeude da einfach meine Zuneigungen. Oh! Someone who can help me. Hi. Da ist jemand, der mir helfen kann. Hallo. Hallo. I'm so glad to see you. Hi, ich bin so froh, dass ich dich sehe. Hallo. You're squandering it again. Du vergeudest es schon wieder. You're just spending it. Du gibst das jetzt on hin. Something selfish. Und zwar in Bezug auf etwas Selbstsüchtiges. We're wasting our affection. Wir vergeuden unsere Zuneigungen. First we're hoarding it. Zunächst horten wir sie. And then we're just wasting it. Und dann teilen wir sie so aus. Wir vergeuden on some sie. Fleshly thing. Auf fleischliches. Fleshly thing. Also auf fleischliches. Some selfish, stupid thing. Etwas selbstsüchtiges, dummes. Number one, affection. Punkt 1 in der Zuneigung. Number 2, our time. Punkt 2, unsere Zeit. Wasting our time. Wir vergeuden unsere Zeit. Just sitting at home. Wir sitzen einfach zu Hause. Click, click, click, click, click, click. It's my time. Es ist meine Zeit. No, it's God's time. Nein, es ist die Zeit Gottes. And you are squandering it. Und du vergeudest sie. You are wasting your time. Du verschwendest deine Zeit. Either by hoarding it, entweder indem du sie hortest, or by doing something wasteful with it. Oder indem du etwas tust und es vergeudest damit. Our time, our affection. Unsere Zeit, unsere Zuneigung. Wasting our words. Wir verschwenden unsere Worte. Some people don't say anything. Manche Leute sagen einfach gar nichts. They are hoarding their words. Die halten ihre Worte zurück. Can't even say hi, how you doing? Die können nicht mal sagen hallo, wie geht's dir? Other people, you can't get them to stop talking. Andere Leute, da schaffst du es nicht, dass die aufhören zu reden. You come in here to set up the chairs in the morning. Du kommst daher, baust die Sessel auf in der people Früh. People are working. Die Leute arbeiten. Someone comes in, talking to everybody. Talking und jemand to everybody. Kommt rein und ja, spricht einfach oh, mit allen. You look great. You look. Du schaust großartig aus. You know what? We were doing great until you showed up. Weißt du, uns ist es gut gegangen, bevor du gekommen bist. And like now, no, the chairs are not being set up because you don't know when to stop talking. Und die Sessel sind noch nicht aufgestellt, weil du nicht weißt, wann man aufhören sollte zu reden. Everybody stops working when this person comes in. Jeder hört auf zu arbeiten, wenn dieser Mensch reinkommt. Right? Talking, talking, talking, talking, talking. Nur reden, reden, put reden. Put the energy into your hands and put some of those chairs out. Schau, dass deine Energie in die Hände fließt und dass du das ein paar Sessel aufstellst. You are wasting your words and you're wasting my time. Du vergeudest deine Worte und meine Zeit. Our affection. Unsere Zuneigung. Our time. Unsere Zeit. Our words. Unsere Worte. Our works. Unsere Werke. Or our energy. Oder unsere Energie. Wasting our energy. Seine Energie zu vergeuden. On things that don't matter. Mit Dingen, die einfach nicht zählen. Just senseless things. Einfach sinnlose Dinge. Or hoarding our energy. Oder wir halten unsere Energie wieder zurück. I can't help, I'll get tired. Nun, ich kann da nicht helfen, weil ich werde dann müde. You want something done? Möchtest du, dass etwas gemacht wird? Ask a busy person. Dann frag jemand, der beschäftigt ist. A busy person will always get it done for you. Weil einer, der beschäftigt ist, wird das immer für dich machen. It's a rule of life. Das ist eine Regel im Leben. Ask someone who has nothing to do something for you. Frag jemand, der nichts zu tun hat, dass er dir hilft bei etwas. I don't know if I have time. Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe. I don't know. Ich weiß es nicht. I have to go look. Ich muss es schauen. Hoarding time. Die Zeit zurückhaltend. Ask Ask a busy person. Frag jemand, der zu tun hat. Who has a business? Der ein Geschäft hat. And a family. Und eine Familie. And responsibility. Und Verantwortung. Ask them to bake a cake for the buffet and it's baked. Frag solche Menschen, ob sie einen Kuchen für das Buffet machen können und der wird gebacken werden. Where did they find the time? Wie haben die Zeit they bekommen? Found it. Die haben es irgendwie bekommen. Sie sind beschäftigte Leute. Stewards of their time. Aber es sind Verwalter ihrer Zeit. And the last one. Und der letzte we Punkt. Have affection, we have time, also wir haben Zuneigung, die we Zeit. Have words, works, wir haben and die gifts. Worte und die Werke und dann haben wir die Gaben. That's our possessions. Das sind unsere Besitztümer. We should look in our closets. Wir sollten in unsere Kästen reinschauen. What can we give away? Was können wir weggeben? Do you know how you store treasures in heaven? Wisst ihr, wie ihr euch die Schätze im Himmel sammelt? Can I tell you the secret? Ich möchte euch ein Geheimnis sagen. Let me read a principle. Ich will euch ein Prinzip vorlesen. It counts in eternity. Es zählt für die Ewigkeit. When it hurts on earth. Wenn es hier auf Erden wehtut. That's a very good rule of thumb. Das ist ein sehr gutes Prinzip. When it hurts. Wenn das wehtut, it counts. Dann zählt es. If it doesn't hurt, wenn es nicht wehtut, it don't count. Dann zählt es auch nicht. Luke chapter 21. Lukas 21. Jesus is observing people putting into the offering. Jesus beobachtet, wie Leute die Spende geben. And all these people putting into the offering. Alle diese Leute, die kommen und die Spende geben. And then a lady comes. Dann kommt eine Dame. With her 2 cents. Und hat 2 Cent. And she throws it in. Und schmeißt sie da hinein. And the Lord says. Und der Herr sagt. Truly I tell you. Wahrlich, ich sage euch. That this lady. Dass diese Frau. Has put more in. Mehr hineingeworfen hat. Than anybody. Als jeder andere. What was he saying? Was hat er gesagt? The only thing that count in heaven out of that whole thing here. Alles was im Himmel zählen wird von all diesen Aktionen hier. The only thing that registered in heaven. Alles was im Himmel aufgezeichnet wird. Was what that lady put in. Ist was diese Frau hineingetan she hat. She has an eternal reward for that. Sie hat einen ewigen Lohn für diese Sache zu erwarten. I'm sure the disciples were looking at him like, what? Ich bin mir sicher, die Jünger haben ihn so angeblickt und haben sich gesagt, was? They put out of their surplus. Die haben aus ihrem Übermaß gegeben. That means it didn't hurt at all. Das heißt, das hat nicht wirklich wehgetan. This lady gave out of her need. Aber diese Frau hat aus ihrer Not herausgegeben. And that's what counts in eternity. Und das zählt für die Ewigkeit. This is our principle this morning. Und das ist unser Prinzip für heute If Morgen. We want eternal reward, wenn wir ewigen Lohn empfangen wollen, if you want treasure in heaven, wenn du einen Schatz im Himmel haben möchtest, it has to hurt. Dann muss das wehtun. But let me bring some cheerfulness to this. Weil wir wollen da noch ein wenig lieblichere Worte dazu fügen. It hurts. Es tut weh. But aber there are 5 things. Aber da gibt's 5 Dinge. At least zumindest that numb the pain. Die den Schmerz ein wenig lindern. Number 1. Punkt 1. What I lose, was ich verliere, is what someone else gains. Ist das, was jemand anderer gewinnt. I don't want to give away 100 euro. Ich möchte keine 100 Euro weggeben. I know that person has a great need. Ich weiß schon, dass dieser Mensch eine große Not hat. I know it's not their fault. Ich weiß auch, dass das nicht ihre Schuld war. You know what I could buy with 100 euro? Aber weißt du, was ich mit diesen 100 Euro kaufen könnte? Same thing they could buy. Ja, dasselbe, was die kaufen könnten. That's the point. Darum geht's. To the degree it hurts you, it blesses them. In dem Maß, wie es dir wehtut, segnet es diesen Menschen. Especially if you send it to Eastern Europe. Ganz besonders, wenn du es nach Osteuropa schickst. Because it blesses them even more. Weil es dort ein noch größerer Segen ist. But don't just send it anywhere. Aber schicke das nicht irgendwohin. Because you may send it to someone who's squandering it. Weil du könntest das jemanden schicken, der es dann vergeudet. Then you get to heaven and you say, "Where's my reward?" Und dann kommst du in den Himmel. Und fragst dich, wo ist meine Belohnung? It really hurt down there. Das hat wirklich wehgetan da unten damals. And God says, what reward? Und Gott sagt, welchen Lohn? All the pain I had in giving. Na, all den Schmerz, den ich hatte beim Geben. I gave away my new suit. Ich habe meinen neuen Anzug weitergegeben. I gave away my car. Ich habe mein Auto weitergegeben. Where is it? Wo ist der is Lohn? It there? Ist das der is Lohn? It there? Da oder dort? It's there somewhere. Da irgendwo. Where is it? Wo ist das? It's nowhere. Nirgendwo. You gave it to people who squandered it. Du hast es Leuten gegeben, die das verschleudert haben. They squandered it. Sie haben es verschleudert. Didn't you have any sense in what you were doing with your generosity? Hast du niemals darüber nachgedacht, was du tatest in deiner Großzügigkeit? You think if I sent money to terrorists today, God would bless me? Glaubt ihr, dass ich gesegnet werden würde von Gott, wenn ich heute Geld den Terroristen schicke? You think if I went up to the girdle and said to someone in the Russian mafia? Glaubt ihr, wenn ich zum Beispiel am Gürtel da gehe und jemand aus dem Rotlichtmilieu sage, can you use 10,000 Euro? Könnt ihr 10,000 Euro brauchen? Think God would bless you for that? Glaubt ihr, dass dann Gott euch segnet? Where are we now? Oh, five things that dull the pain. Also fünf Dinge, die den Schmerz lindern. Number one, it blesses the other person. Also Punkt 1, das ist ein Segen für den anderen Menschen. Number two, it blesses God. Punkt 2, es segnet Gott. Number three, Punkt 3. In Acts chapter 20 verse 35, in Apostelgeschichte 20, 35, the Lord said it's better to give than to receive. Sagt der Herr, geben ist besser als nehmen. It blesses me. Es segnet mich. In the moment emotionally. Im Moment, in der emotionalen Number Weise. Four, it stores treasure for me in heaven. Punkt 4, ich sammle mir mit Schätze im Himmel. And number 5, und Punkt 5, God counts me worthy to give me increase in time. Gott achtet mich als würdig, dass er mir Zuwachs gibt zum richtigen Zeitpunkt. Dulls the pain. Und all das lindert den Schmerz. There's got to be some pain there. Es muss ein wenig wehtun. Think of the principle of tithing. Denkt einmal an das Prinzip des Gebens des Zehnten. It's a very debated issue. Es ist ein sehr umkämpftes Thema. We don't tithe in the New Testament because we're free. Wir geben keinen Zehnten im Neuen Testament, weil wir ja frei sind. So what does that mean? Also was heißt das nun? We're free to be selfish? Wir sind frei, selbstsüchtig zu sein? Here's a question. Eine Frage. If God asked a poor Hebrew farmer in the Old Testament to tithe. Wenn Gott einen armen Bauern damals zur hebräischen Zeit gebeten hat, den Zehnten zu geben, would it be anything less? Wäre das weniger? For a New Testament believer? Wäre das dann weniger für einen Neuen Testamentsgläubigen? In a rich Western society? In einer reichen westlichen Gesellschaft? It's at least that. Also zumindest ist das das. At least. Zumindest. Now watch. Now don't get depressed. Aber bitte keine Depressionen. I want to bring joy. Ich möchte Freude bringen. This is the treasury principle. Das ist das Prinzip des Schätzesammelns. The man went out with joy. Der Mann ging hinaus mit Freude. If we understand this, und wenn wir das verstehen, what our giving releases, was eben das Geben freisetzt, the joy, die Freude, that we have, die wir haben, will dull the pain of the giving. Wird den Schmerz schon eindämmen, des Gebens, den Schmerz des Verlorenen. When the Lord hung on the cross, als der Herr am Kreuz hing, in this unbelievable pain, in diesem unglaublichen Schmerzen, cannot even think about it. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Just, the word is excruciating. Das Wort ist einfach comes from the Latin word to crucify. Also das Wort kommt vom Kreuzigen her. Es ist einfach unglaublich. Excruciating. It says. Es heißt, for the joy that was set before him. Es heißt, wegen der Freude, die vor seinem Angesicht war. He endured. Hat er ausgehalten. And this is the whole thing, the principle in our finances. Und das ist doch das ganze Prinzip bei unseren Finanzen. The Church of Laodicea, die Gemeinde von Laodicea, in Revelation chapter 3, in Offenbarung 3, from the seven churches, von diesen sieben Gemeinden, was the sick church. War sie die kranke Gemeinde. It was the worst of the seven. Es war die schlimmste von all den sieben. And the Lord said to them, und der Herr hat zu ihnen gesagt, you are lukewarm, ihr seid lauwarm, neither hot nor cold, weder heiß noch kalt. Because you are lukewarm, und weil ihr lauwarm seid, I will vomit you out of my mouth, will ich euch ausspeien. It's a church. Das ist eine Gemeinde. This is a church. Das ist eine Gemeinde. Because you say, weil du sagst, we are rich. Ich bin reich and have become wealthy. Und ich bin wohlhabend geworden. and you have no need. Und ich habe keine Nöte. Do you see what happens when we give from our need? Seht ihr, was geschieht, wenn wir aus unserer Not herausgeben? We need God. Wir brauchen Gott. And this is the principle. Und das ist das Prinzip. If we ever reach the point where we don't need God, wenn wir jemals an diesen Punkt gelangen, wo wir Gott nicht mehr brauchen, our treasure stops. Dann hält unser Schatz sich innen. There is nothing in heaven. Dann gibt es da nichts im Himmel. In 1 Corinthians 3, in 1. Korinther 3, it talks about believers, da ist die Rede von Gläubigen, who have lost Gläubigen, all eternal reward. Die all den ewigen Lohn verloren haben. There is nothing there. Da gibt's nichts mehr. Except the gift of eternal life. Außer diesem Geschenk des ewigen Lebens. And they're happy they're there. Und dann sind sie froh, dass sie dort sind. But there's nothing there for them in a very real sense. Aber es gibt dort in ganz realer Weise nichts mehr für sie. They have no position from the Lord. Sie haben da keine Position though vom Herrn, are a citizen, obwohl sie Bewohner des Himmels sind. They have no possessions, sie haben keine Besitztümer, that are personally theirs, die ihnen ganz persönlich gehören. Oh, they have the community possessions. Ja, sie haben diesen Besitz der Gemeinschaft. They don't have a special intimacy with God. Sie haben auch keine ganz besondere persönliche Nahbeziehung zu Gott. Pleasures at his right hand. Einfach Vergnügen, Schatz zu seiner Rechten. Pleasure, Vergnügen, yeah. Ja. Freude zu seiner Rechten zu sein. This is very real. Das ist sehr real. I could speak from now 3 years on this subject. Ich könnte von jetzt an 3 Jahre lang über dieses Thema sprechen. So many verses, it's, you don't even know which ones to pick. So viele Verse darüber. Du weißt gar nicht, wo du beginnen sollst. It's gotta hurt. Das muss ein wenig wehtun. I don't want to live in a way. Ich möchte nicht auf eine Art und Weise leben, where I'm not giving until it hurts. Wo ich nicht gebe, bis es eben wehtut. Now the principle of tithe is interesting. Nun, das Prinzip des Gebens des Zehnten ist interessant. It's no respecter of persons. Weil da wird nicht auf die Person geschaut. People who don't make much money, Leute, die nicht viel Geld verdienen, say, I can't afford to tithe. Die sagen, na, ich kann nicht den Zehnten geben. I don't make anything. Ich kann mir das nicht leisten, ich verdiene ja nichts. People have a normal income. Leute, die ein normales Einkommen haben. I can't afford to tithe. Ich kann keinen Zehnten geben. I just have a normal income. Ich habe nur ein normales Einkommen. People who make more. Leute, die mehr verdienen. I don't want to tithe. Ich will nicht den Zehnten That's a geben. Lot of money. Das ist doch viel Geld. Yeah, you know what? It's no respecter. Ja, weißt du, da wird nicht auf die Person What's geschaut. What's harder, to give 10% as a poor person or as a rich person? Was ist schwieriger, 10% als armer Mensch oder als reicher Mensch zu geben? Interestingly enough, das ist sehr interessant. It's the rich person, der Reiche ist es, who looks at the tithe and thinks, "Man, oh man, what I could do with that!" Der auf dieses Geld blickt, auf den Zehnten und sagt, ah, was ich mit diesem Geld alles tun könnte. Every month I could buy a new car. Jedes Monat könnte ich mir ein neues Auto darum kaufen. I don't know if I can live with this. Ich weiß nicht, ob ich damit leben kann. Oh, it hurts, doesn't it? Ah, das tut weh. Oh, it hurts you. Just like it hurts the poor person. Ja, es tut dir genauso weh wie dem Armen. Oh, the wisdom of God. Ja, die Weisheit Gottes. It's gotta hurt. Es muss wehtun. And when it hurts, und wenn es wehtut, then I become a candidate. Dann werde ich zu einem Kandidaten. Because I need God. Weil ich brauche Gott. It hurt. Oh, das tut weh. When you sign that check. Wenn du diesen Scheck ausstellst. Oh, that hurt. Ah, das tut weh. Lord, help me. Oh, Herr, hilf help mir. Me, help me, help me, quickly. Hilf mir, komm schnell. Five, give me 5 aspirins. Gib mir 5 Aspirin. Quick. Just imagine this son. Ich meine, stell dir das vor, so. It will bless those who receive it. Es wird die segnen, die das empfangen werden. With responsibility and accountability. Nämlich mit Verantwortlichkeit und this Rechenschaft. Is why we show how we use the finances every agape feast. Deswegen zeigen wir bei jedem Agapefest auf, wie wir die Finanzen verwalten. And what we can do with it. Und was wir mit diesem Geld tun können. Number 2, the second aspirin. Dann das zweite Aspirin. Oh, Punkt 2. I'm still in pain. Ah, ich habe noch solche Schmerzen. Son, think of it. It blesses me. Sohn, schau mal, es segnet auch mich. Oh, it's not helping yet. Hilft das schon? Son, think of it. So, und denke mal darüber nach. Du sammelst dir Schätze im Himmel. Es wird schon besser. Son, think of this. Sohn, denke mal über das nach. You are now a faithful steward and I will increase your ability. Du bist nun ein treuer Verwalter und ich werde deine Fähigkeiten, Geld zu verdienen, vermehren. Das wird schon besser. Der Schmerz ist weg. And now you are a cheerful giver. Und nun bist du ein freudiger Geber. And the next time, und beim nächsten Mal, before I sign this check, bevor ich jetzt unterschreibe diesen Scheck, oh Lord, oh Herr, give me my 5 vitamins. Gib mir diese 5 Vitamine, Herr. This is going to bless someone as much as it hurts me. Es wird jemanden genauso segnen, wie es mir wehtut. Principle number 1. Das erste Prinzip. Principle number 2. Das zweite Prinzip. This will bless God as much as it hurts me. Das segnet Gott in solcher Weise, wie es mir wehtut. Principle number 3. Prinzip 3. This should bless me as much as it hurts me. Das sollte mich so sehr segnen, wie es mir auch wehtut. Number 4. Punkt 4. Treasures in heaven. Schätze im Himmel. Number 5. Punkt 5. An increase of my stewardship. Ein Zuwachs in meiner Verwaltung. Oh Lord, bless this. Oh Herr, segne das. For I am surely a cheerful giver. Ich bin sichtlich ein freudiger Geber. And there it is. Amen. This is the whole point. Aber darum geht's. This is the treasury principle. Das ist dieses Prinzip des Schätzes. He went away with joy. Er ist weggegangen mit Freude. To sell everything. Um alles zu verkaufen. How painful it was. Wie schmerzhaft war das? When he sold his picture of his grandfather. Also dieses Bild seines Großvaters verkaufte. Bye bye, Opa. Oh, Papa. Can I have $10 Opa. For this? Kann ich $10 bekommen für dieses How Stück? About when he went into his garage and he got the old chariot out? Wie schwierig war es, als er da in seine Garage ging, seine Fuhrpark. Und that 1963 red chariot. Und dieses Auto aus dem Jahre 1963 verkauft. I'll sell the Chevy. Ich werde diesen Chevy verkaufen. Yes. You're not going to sell your Chevy. Was, du willst deinen Chevy verkaufen? Yes. If you saw the treasure, ja, wenn du diesen Schatz gesehen hättest, you would realize these things are temporal. Dann würdest du erkennen, dass diese Dinge einfach zeitlich And bedingt he went sind. With joy. Und er ist mit Freude dahin This gegangen. Is the essence of a cheerful giver. Und das ist das Wesen eines freudigen Gebers. The tithe hurts. Den Zehnten zu geben, das tut weh. Ich glaube, ich gebe jetzt den Zehnten, seit ich 19 Jahre alt bin. Ich erinnere mich, wie ich einmal $100 in die Spende gab. As a 19-year-old, als 19-Jähriger, who I was making $93 a week, ich habe $93 in der Woche verdient, at a gas station, bei einer Tankstelle. I was making $2.95 an hour. Ich habe $2.95 pro Stunde verdient. My weekly check was $93. Und pro Woche habe ich eben $93 verdient, so ungefähr. And then I added up all the tithe. Dann habe ich diese ganze Spende zusammengenommen. And the offering bucket came around. Und der Spendenkorb kam dann vorbei. And I pulled the $100 bill out. Ich habe diese $100 Banknote rausgenommen. Man. And I just dropped it in the bucket. Ich habe es einfach hineinfallen lassen in den Korb. Oh, did that hurt? Oh, hat das weh getan. But I was a cheerful giver. Ich war ein freudiger Geber. And the next Sunday, und den darauffolgenden the pastor Sonntag said, sagte der Pastor Folgendes. I'd like to say something tonight. Ich möchte heute Abend was sagen. He says, I know how much you kids, how hard you work. Ich weiß, wie schwer ihr arbeitet. He says, I know nobody has money here. Und ich weiß, dass hier eigentlich niemand Geld hat. He says, but whoever put that $100 bill in there last week. Aber wer auch immer diesen $100-Schein in die Spende gegeben hat letzte Woche. He says, I want to thank you with all my heart. Ich möchte einfach von ganzem Herzen Danke And I sagen. Thought, I want to be a cheerful giver. Ich habe mir gedacht, ich möchte ein freudiger Geber sein. For at least those 5 reasons. Und zumindest wegen dieser 5 Gründe. When you spend time with someone. Wenn ihr Zeit verbringt mit And jemand it hurts. Und es tut weh. Pastor, you have some time? Pastor, hast du ein wenig Zeit? No! No time! No Nein, time. Ich habe keine Zeit. Yes! Ja! Ja! Oh, why didn't I run out the door? Warum bin ich nicht hinausgezischt aber der Tür? There was nobody between me and the door. Da gab's niemand mehr zwischen mir und der Tür. Hesitation! Zögern. We'll kill you. Zögern tötet euch. I just have a little problem. Ich habe ein kleines Problem. I only need 10 minutes. Ich brauche nur 10 Minuten. 10 minutes means an hour and a half. In the pastor's mind, he knows how to calculate. Also, ein Pastor weiß, was 10 Minuten bedeuten, zumindest eineinhalb Stunden. And God says, you want a reward? Und Gott sagt, möchtest du einen Lohn bekommen? Does it hurt? Schmerzt es? It hurts. Ja, es schmerzt. You got some reward coming. Aber du wirst now, Lohn lay your empfangen. Life down for me. Leg dein Leben nieder für and mich. Be a steward of my time. Und sei ein Verwalter meiner Zeit. Don't have anything to do more important than this right now. Du musst jetzt nichts anderes tun und hast nichts anderes zu and tun. Let's throw one last thing in. Und eine letzte Sache noch. Squandering moments. Momente zu verschleudern. Squandering divine moments. Göttliche Momente zu verschleudern. A person on the stairs walking by. Da ist ein Mensch, der bei der Stiege hinaufkommt und vorbeigeht. Du siehst diesen Menschen und gehst so vorbei. You squandered the moment. Du hast diesen Moment vergeudet. Just a moment. Nur ein Moment. Hi. Hallo. How you doing? Hallo. Wie geht's dir? Eternal reward. Ewiger Lohn. God's blessed. Gott ist gesegnet. They're blessed. Dieser Mensch wird gesegnet. I'm blessed. Ich werde gesegnet. God says you are a steward. Gott sagt, du bist ein Verwalter. I'm going to give you more time. Ich werde dir mehr Zeit geben. Because you know what to do with it. Weil du weißt, wie du deine Zeit verwendest. Don't squander moments. Verschleudert diese Momente nicht. Our fellowship. Unsere Gemeinschaft and hier. The quality of it. Und die Qualität. Also includes. Inkludiert moments auch kleine Momente with each other. Miteinander. Of course we need to spend quality time. Na sicherlich, wir müssen auch qualitätsvolle Zeit verbringen. But don't underestimate the moment. Aber unterschätzt nicht die Augenblicke. I'll close with this. Ich möchte mit dem abschließen. Jim Elliot said. Der Jim Elliot hat einmal gesagt. He is no fool. Es ist jemand kein Narr. Who gives what he cannot keep. Der weggibt, was er nicht behalten kann. To gain what he cannot lose. Um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. He is no fool. Dieser ist kein Narr. I challenge you to do this. Und ich fordere euch darin heraus. In the past I've said this. In der Vergangenheit habe ich gesagt, look, test God. Habe ich gesagt, schaut mal, prüft Gott. Malachi 3:10. Malachi 3:10. Test God. Prüft Gott. Give 3% of your income. Gib 3% eures Einkommens. And see if God doesn't give you increase. Und seht dann, ob Gott euch nicht darin zuwachst. And then work your way up to 10%. Und dann schaut, dass ihr auf die 10% kommt. But you know what? Aber wisst ihr was? That's not what God says. Das ist nicht das, was Gott sagt. Do you want to hear the truth or should I twist it? So wollt ihr die Wahrheit hören oder soll ich sie verdrehen? Should I hear the how many? Okay, here it is. Also, God says, this is the test. Gott sagt folgendes. Malachi 3:10. Das ist diese Prüfung, Malachi 3:10. The whole tithe. Bringt den ganzen Zehnten. Not a third. Nicht ein Drittel not davon. A half. Nicht die Hälfte. Not 90%. Nicht 90%. Bring the whole tithe. Bringt den ganzen Zehnten. To the storehouse. In mein Vorratshaus. Oh, is that gonna hurt? Ach, wird das wehtun. That's gonna hurt. Das wird wehtun. And test me. Und prüft mich. Test me. Prüft mich. If I don't open the windows of heaven. Ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne. And pour out a blessing you cannot contain. Und einen Segen ausschütte, den ihr gar nicht fassen könnt. Here's the challenge. Hier ist die Herausforderung. Take the next 7 months. Nehmt die nächsten kommenden 7 Monate her. Tithe to the storehouse. Und gebt den Zehnten in das Vorratshaus. Nicht mir. It's to the church storehouse. Sondern das ist das Vorratshaus der Gemeinde. We have a team of stewards over it. Wir haben ein Team von Verwaltern da. You can know exactly what's in there and what it's used for. Und ihr könnt ganz genau wissen, was da ist und wie es verwendet wird. Do it for 7 months. Macht das 7 Monate lang. After 7 months. Und nach 7 Monaten. If you have not experienced the windows of heaven opening. Wenn ihr dann nicht erfahren habt, wie sich die Fenster des Himmels geöffnet haben, then don't tithe at all for the next 7. Und dann gebt ihr die darauffolgenden 7 Monate überhaupt keinen Zehnten. It'll even out. Lasst das einfach aus. I did it and my life's terrible. Okay, ich habe das gemacht und mein Leben ist schlimm. Then don't do it at all for the next 7 years. Dann mach's einfach die darauffolgenden 7 Jahre nicht mehr. I challenge you. Ich fordere euch give God the whole thing. Aber gebt Gott das Ganze. It hurts. Es tut weh. But watch what God does. Aber beachtet, was Gott tut. Because when we are in need, weil wenn wir dann Not haben, God opens the windows. Dann öffnet Gott die Fenster. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you today. Danke heute. For our eyes. Für unsere Augen. And our ears. Für unsere Ohren. our bodies, für unsere Körper, the air that we breathe, die Luft, die wir atmen, the sunlight, die Sonne. If we had to pay an electric bill for the sun, wenn wir die Rechnung zahlen müssten für die Sonne, 30% of our income, 30% unseres Einkommens, it would be worth it. Das wär's schon wert. But the sun is free. Aber die Sonne ist gratis. The air is free. Die Luft ist gratis. Thank you for the water we drink. Danke für das Wasser, das wir trinken. Father, we want to be found as faithful stewards. Vater, wir wollen als treue Verwalter vor dir gehen. People who are prospering. Leute, die zunehmen im Wohlstand. We walk with you. Weil sie mit dir gehen. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist jemand hier heute. You've never received Jesus in your life. Und du hast Jesus noch niemals in dein Leben aufgenommen. God promises the gift of eternal life. Gott verspricht die Gabe des ewigen Lebens. To anyone, jedem, who receives his son Jesus. Der seinen Sohn Jesus aufnimmt. Do you want to be washed in the blood today? Möchtest du in diesem Blut gewaschen werden? Pray with me. Dann bete mit mir. Father in heaven. Vater im Himmel. God in heaven. Gott im Himmel. Be my Father. Sei mein Vater. Forgive me. Vergib mir. Wash me through the blood of Jesus. Wasche mich durch dieses Blut von Jesus. And receive me into your kingdom. Und nimm mich auf in dein Königreich. Give me the gift of eternal life. Gib mir die Gabe des ewigen Lebens. And help me to be a steward. Hilf mir, ein Verwalter zu sein. In your kingdom. In deinem Königreich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening. Amen.